Geschichte wird gemacht, es geht voran. Keine Atempause, Geschichte wird gemacht, es geht voran. Vergessen macht sich breit, es geht voran. Berge explodieren, Schuld hat der Präsident.